Erster bittet den Herrn um Regen, denn er lässt zur richtigen Zeit Spätregen und Frühregen fallen. Er gibt auch Blitze und starke Regenfälle, damit alle Pflanzen auf dem Feld wachsen können. Zweiter die Götzenbilder, Teraphim, gaben leere Antworten, und die Wahrsager hatten falsche Visionen. Sie erzählten nur nutzlose Träume und gaben keinen echten Trost. Deshalb zogen die Menschen wie eine Herde umher und litten, weil niemand sie führte. Dritter, ich bin zornig auf die Hirten und werde die Anführer bestrafen. Denn der Herr, der Allmächtige, hat sich um seine Herde, das Volk Juda, gekümmert und sie wie ein stolzes Pferd für den Krieg gemacht. Vierter, aus dem Volk Juda werden wichtige Anführer hervorgehen, die wie ein Eckstein, ein Zeltpflock oder ein Kriegsbogen sind. Alle ihre Führer werden von ihnen stammen. Fünfter, sie werden im Kampf wie Helden sein, die den Schmutz auf den Straßen zertreten. Sie werden mutig kämpfen, denn der Herr ist mit ihnen, so dass die feindlichen Reiter besiegt werden. Sechster, ich werde das Volk Juda stark machen und dem Volk Josef helfen. Ich bringe sie zurück, denn ich habe Mitleid mit ihnen, und es wird sein, als hätte ich sie nie verstoßen. Denn ich bin der Herr, ihr Gott, und ich werde auf sie hören. Siebter, dann werden die Menschen aus Ephraim zu Helden und fröhlich sein, als hätten sie Wein getrunken. Ihre Kinder werden das sehen und sich freuen, ihre Herzen sollen über den Herrn jubeln. Achter, ich werde sie rufen und versammeln, denn ich habe sie gerettet. Sie sollen wieder so viele werden, wie sie es früher waren. Neunter, ich werde sie unter die Völker zerstreuen, aber in fernen Ländern werden sie sich an mich erinnern. Dort werden sie ihre Kinder großziehen und dann nach Hause zurückkehren. Zehnter, ich werde sie aus Ägypten zurückbringen und aus Assyrien sammeln. Ich lasse sie in die Länder Gilead und Libanon ziehen, aber es wird nicht genug Platz für sie geben. Elfter, sie werden durch das ägyptische Meer ziehen, und Gott wird das Meer und alle Strudel des Nils austrocknen. Das stolze Assyrien wird fallen, und Ägypten wird seine Macht verlieren. Zwölfter, ich werde sie durch den Herrn stark machen, und sie sollen seinen Namen preisen, sagt der Herr.